Heute lesen wir die ersten drei Verse aus dem siebten Kapitel des Hebräerbriefes. Ich lese zunächst aus der 84er Luther-Übersetzung. Dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam, und segnete ihn. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Das Hauptthema in diesem Brief geht ja immer darum, dass die Fremdlinge auch Fremdlinge bleiben. Fremdlinge für Gott, denn das Wort Hebräer wird ja zum ersten Mal in 1. Mose 14 genannt. Abraham wird Hebräer genannt. Also Luther hat es mit Fremdling übersetzt. Es kommt auch von der hebräischen Wurzel Eber und will einfach bedeuten, es handelt sich um Leute, die von woanders hergekommen sind. Ja, Abraham wurde aus Ur und Chaldäer gerufen. Er kam von jenseits des Euphrats. Hebräer. Und diese Hebräer, sie standen in der Gefahr, in der Absonderung für Gott nicht mehr zu bleiben und sich nicht tiefer in das Geheimnis des Glaubens einführen zu lassen. Das war das Geheimnis des Glaubens, dass in Jesus Christus eine totale Vollendung der Gerechtigkeit und des Friedens geschaffen worden ist, nicht nur für die Tage der Zeit, sondern für die ganze Ewigkeit. Darum dieser Vergleich in diesem Brief wird immer angeknüpft an die Erfahrung und das Wissen aus dem Alten Testament. Und wir wissen ja, ohne das Alte Testament ist auch kein Verständnis dessen da, was im Neuen Testament geschrieben ist. Mit Recht hat auch Luther gesagt, dass das Neue Testament die Auslegung des Alten ist. Es gehört einfach zusammen. Und so knüpft der Schreiber des Hebräerbriefes an das Wissen an derer, die die Schriften des Alten Testaments empfangen haben. Was habt ihr da gelesen? Kennt ihr den Melchisedek? Kennt ihr den, der Abraham in den Weg trat, als er von dieser großen Schlacht mit den heidnischen Königen wiederkam und seinen Neffen Lot samt Familie befreit hatte? Wer war dieser Melchisedek? Natürlich kennen Hebräer solche, die sich mit Gottes Wort befasst haben, diesen Melchisedek. Dieses Wunder der Erscheinung dieses Mannes, der, so wie beschrieben, keinen Anfang oder kein Geschlechtsregister hatte, man liest nichts von ihm, wie sein Vater hieß, seine Mutter oder aus welchem Geschlecht er kam. Er tat aber Gewaltiges, was zukunftsweisend war. Und hier wird der Vergleich gezogen, so ist es mit dem Sohn Gottes. Er steht über allem. Er kann nicht eingeordnet werden in menschliche Vorstellungen, sondern er kam von Gott und ging zu Gott und ist für uns vor Gott der Mittler und der König. Um die Endgültigkeit des Heils in Jesus Christus aufzuzeigen, wird also das Amt Jesu mit der Ordnung Melchisedeks verglichen. Nach der Ordnung Melchisedeks, nach der Aufgabe, nach dem Amt, was auch der Melchisedek versehen hat. Melchisedek war in seiner Person König und Priester. Er hatte eine Doppelfunktion in sich selbst. Und so ist Jesus Christus auch Priester und König zugleich, um uns in Ewigkeit zu versöhnen mit dem himmlischen Vater und zu regieren. Zu regieren über alles, was dort ist, in der Aufrichtung des Reiches Gottes. Wir lesen zum Beispiel von einem Zustand in Jesaja 2, den wir bis jetzt noch nicht kennengelernt haben, der sich aber dann in dieser Doppelfunktion des Melchisedek, ja des Sohnes Gottes, erzeigen wird. Da steht dann geschrieben, es wird zu der letzten Zeit der Berg des Herrn Hauses feststehen, höher denn alle Berge und über alle Hügel erhaben werden, und werden alle Heiden dazulaufen und viele Völker hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und strafen viele Völker, da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, denn es wird kein Volk wieder das andere ein Schwert aufheben und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen. Das hat es also noch nie gegeben, aber das wird es geben und hier wird also auf diesen Priesterkönig hingewiesen. In Sacharja 14 wird das auch schon prophetisch gesagt und der Schreiber des Hebräerbriefes möchte auch diese Verbindlichkeit aufzeigen. Wer ist der Messias? Ja, ihr sollt nicht zaudern und zögern, diesem Messias euer ganzes Herz zu öffnen. Er ist der, der versöhnt, aber zugleich auch regiert. Im Propheten Sacharja wird von diesem zukünftigen Ereignis König und Priester Folgendes gesagt. Kapitel 14, Vers 8 und 9. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, wenn diese Herrschaft Gottes in Jesus angetreten ist, die Hälfte zum Meer gegen Morgen und die andere Hälfte zum Meer gegen Abend. Und es wird während des Sommers und des Winters. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr nur einer sein und sein Name nur einer, Priester und König zugleich. Melchisedek ist ein Typus der Vereinigung. Deswegen wird er hier aufgeführt, der Vereinigung. Er ist König von Salem und er ist auch der Herr der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Friede kommen zusammen. Salem und Zedek, das sind zwei Worte, die dann vereint werden. Und im Psalm 85, liebe Geschwister, lesen wir das ja bereits schon, was alles Gott schaffen wollte und in Christus geschaffen hat. In Vers 11 steht ja, ich lese Vers 10 schon, es ist seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Gerechtigkeit und Friede, Zadek und Shalom, ja, Salem, kommen zusammen in einer Person. Die geforderte Gerechtigkeit, um mit Gott und vor Gott leben zu können, und der Friede, der dauerhaft ist, nicht nur ein Eintagsfriede oder ein paar Jahrzehnte, wie wir das so kennen im Lande, aber dann wieder Kriegsausbruch, ja, der Friede, der ewig bleibt, ist in Christus offenbar geworden. Der historische Melchisedek wird ja in 1. Mose 14 beschrieben. Er ist Abraham, dem Vater des Glaubens, erschienen. In einer unglaublichen Situation. Er war nicht angekündigt, er war einfach da, mitten im Gespräch mit dem König von Sodom. Da tauchte plötzlich dieser Melchisedek auf. Und was sagte er zu Abraham? Er verhieß ihm Sieg über die Feinde. Melchisedek gibt Sieg über die Feinde. Und das waren nicht nur die sichtbaren, sondern auch die unsichtbaren Feinde. Und er verhieß Segen zur Gemeinschaft mit Gott. Ich lese mal 1. Mose 14, Vers 20 und dann Vers 19. Gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde Abraham in deiner Hand beschlossen hat. Und in Vers 19, er segnete ihn und sprach, gesegnet seist du Abraham, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gesegnet seist du dem höchsten Gott. Du darfst ihm dienen. Du bist ein Werkzeug in seiner Hand. Das sprach dieser historische Melchisedek zu Abraham. Melchisedek bedeutet ja, wir gehen mal diesem Namen etwas nach, damit wir auch den Hebräerbrief diesbezüglich besser verstehen. Melchi ist König, Sedek, sagte ich schon, gerecht, Gerechtigkeit, König der Gerechtigkeit. Abraham, der ja hörte von der Entführung seines Neffen Lot und der ganzen Familie, der im Glauben mit einer kleinen Schar den Königen, die dort den König von Sodom und Gomorra und so weiter überfallen haben, nachjagte mit 318 Leuten diesem riesigen Heer entgegen und hatte ja seinen Neffen wieder herauslösen dürfen, weil er auf Gott vertraute, kam also nun von dieser Schlacht zurück und wurde mit diesem König der Gerechtigkeit zusammengeführt, der ja einst alle Herrschaft und Gerechtigkeit unter seiner Führung aufzeigen wird. Abraham sollte wissen, dass der König aller Könige für ihn gestritten hat und für ihn streiten wird. Salem, er war auch dieser Melchisedek, ein König von Salem. Salem heißt ja Frieden. Ein König von der Stadt des Friedens. Stadt des Friedens. Und das deutete auf Jerusalem hin. Die Stadt, die Gott für sich selbst erwählt hat. Wir lesen zum Beispiel in Zacharia 3 diese Worte, dass Gott seine Hand auf diese Stadt gelegt hat. Er hat sie für sich selbst abgesondert und nicht irgendein Mensch. Das müssen wir festhalten, denn die Menschen haben keine Vollmacht, so etwas zu tun. Gott selbst macht es. In Kapitel 3, Vers 2 heißt es, der Herr sprach auch zu dem Satan, der sich ja immer wieder aufmacht, um die Gläubigen aus der Verbindung mit Gott zu werfen. Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, nämlich der Herr, der Jerusalem erwählt hat. Der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat. Hier ging es ja um die Prophetie, dass wieder ein hoher Priester aufgerichtet werden soll. Und zwar schon im Blick auf den Priesterkönig Jesus Christus. In Kapitel 8, Vers 3, auch vom selben Propheten, da steht dann Folgendes. So spricht der Herr, ich kehre mich wieder zu Zion und will zu Jerusalem, Jerusalem, wohnen. Das Jerusalem soll eine Stadt der Wahrheit heißen und der Berg des Herrn Zebaoth ein Berg der Heiligkeit. Gott selbst hat also diese Stadt erwählt und deswegen auch der König von Salem, vom Frieden, soll daraus kommen. Diese Stadt soll eine Stadt durch diesen König des Friedens, eine Stadt der Wahrheit sein, nicht durch die Menschen. Durch die Menschen gibt's keine Wahrheit. sondern es gibt nur die Wahrheit durch Gott selbst. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Da, wo ich bin, ist Wahrheit. Wo die Menschen sind, ist keine Wahrheit. Also all das steckt hier mit drin und soll die Beweisführung geben für die Hebräer, für die Fremdlinge, für die Ausländer, so wie es Luther übersetzt hat, auch Ausländer zu bleiben, und zwar abgesondert für den lebendigen Gott. Dieses, die Friedenskönig-Verheißung für Israel und alle Menschen, ist durch den Samen Davids verheißen, in 2. Samuel 7, Vers 16. Das Wort Jerusalem heißt ja Jeru-Gründung. Shalaim, Mehrzahl von Frieden. Friedensgründung oder Gründung von mehreren Formen von Frieden. Das heißt, vom Doppelfrieden wird hier gesagt. Viele haben sich ja gewundert, warum heißt es eigentlich Jerusalem? Ist doch nur eine Stadt. Weil Gott einen Doppelfrieden aufgerichtet hat. Das heißt, den Frieden auf Erden und im Himmel. Wir beten ja bereits auch im Vaterunser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht nur auf der Erde, so wie im Himmel. Himmel und Erde. Doppelte Erfüllung des Willens Gottes, und Jerusalem heißt Gründung des doppelten Friedens auf Erden wie im Himmel, weil König und Priester zusammengehört in Melchisedek. Er wird beschrieben hier im Hebräerbrief ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, und somit ist er ein Typus, der hinweist auf den Sohn Gottes. Was brachte dieser Melchisedek? Auch die Hebräer werden wieder daran erinnert. Er brachte Brot und Wein herbei, um Abraham zu segnen, versöhnlich zu begegnen und in der Seele zu heilen, zu erquicken. Darum lesen wir auch bereits, dass der Herr Jesus gesagt hat in Johannes 8, Abraham erlebte und sah meinen Tag und freute sich. Hier ist also bereits eine vorgeschattete Verbindung auf diesen Priesterkönig geschaffen worden im Leben des Glaubensvaters Abraham. Das sind die himmlischen Gnadenzeichen für Opfer und Blut der Versöhnung, ja für Leben. Das nahm Abraham entgegen aus der Hand des Königs der Gerechtigkeit. Abraham brachte dann auch das Opfer seiner Dankbarkeit, das nur Gott gebührt, nämlich den Zehnten von allem, was er hatte. Das ist eine symbolische Bedeutung dafür, für die hebräische Zahl 10, für die Erdenfülle. Erdenfülle, alles gehört Gott, alles muss ihm zu Füßen gelegt werden, alles muss ihm dienen. Alle Macht ist ihm gegeben, im Himmel und auf Erden. Der Zehnte wurde ja auch im Volke Israel eingeführt, in 3. Mose 27 können wir das lesen, von allen Früchten, von allen Tieren, von allem Hab und Gut sollte der Zehnte gegeben werden, und die Erstgeburten gehörten auch Gott. Alles muss sich ihm beugen. Somit also die Anknüpfung auf den historischen, an den historischen Melchisedek zu dem Melchisedek der Ehren, dem Himmlischen und zugleich auch dem, der in seinem irdischen Reich herrschen wird. Diese Segens- und Friedensverheißung Gottes in Jesus Christus wurde buchstäblich erfüllt, und diese weisen auch einige Ereignisse in der Zeit, wo Jesus Christus auf Erden wandelte, in seinem Handeln, in seinem Reden nach. Zum Beispiel durch das Opfer am Kreuz. Da steht geschrieben, haben wir schon gelesen, in Hebräer 2, Vers 2, da wurde jede Ungehorsam bestraft. Jeder Ungehorsam, jede Sünde hat den gerechten Lohn empfangen, nämlich den Tod. Den Tod. Das ist ein Zeichen, dass er der König der Gerechtigkeit ist. Denn dadurch wurde eine gültige Gerechtigkeit ans Licht gebracht. Der Apostel Paulus, er konnte sich dessen gar nicht enthalten, um das gleich mehrere Male zu sagen, zum Beispiel in Römer 3, 21 oder 25 und 26, wo er dreimal davon spricht, eine Gerechtigkeit, die gilt, die vor Gott gilt, die ist in Jesus geschaffen worden. In niemandem anderen, auch nicht durch sich selbst. Nur dies ist die Gerechtigkeit, die anerkannt wird im Himmel. Es gibt keine andere. Auch in 2. Korinther 5, Vers 21, dass Gott in Christus war. Er versöhnte die Welt mit sich selbst und er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbar wird in ihm. Deswegen Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Es gibt also keine andere Gerechtigkeit außer in ihm. Und wer gerecht sein will vor Gott, braucht ihn. Er muss also in der Fremdlingschaft bleiben, und ich wiederhole das, als Ausländer der Gesellschaft leben, indem er sich ganz diesem König der Gerechtigkeit unterstellt und bei ihm ist. Sonst hat der Mensch keine Gerechtigkeit. Wir hatten ja in den Kapiteln zuvor gelesen, dass viele davon gehört haben, dass sie sogar etwas miterlebt haben, was Jesus tat, aber sie wollten keine Ausländer sein. Sie wollten einfach etabliert bleiben in ihrem frommen Wesen, aber keine Ausländer sein. Ausländer heißt Abstand nehmen von sich selbst hin zu dem lebendigen Gott, zu dem Melchisedek, zu der Gerechtigkeit, die nur in ihm bewirkt worden ist. Ein zweites, Jesus Christus richtete den Frieden auf. König von Salem, den Frieden auf durch die Versöhnung in seinem Opfer. Die Versöhnung zwischen uns und dem himmlischen Vater. Darum steht auch im Epheserbrief, er ist unser Friede. Er ist Salem. Er ist König von Salem, König des Friedens. Er ist unser Friede, denn er versöhnte uns mit Gott. Das ist das Resultat, das ja bereits auch und hier wird wieder gedanklich angeknüpft an das prophetische Wort in Jesaja 53 gesagt worden ist, in Vers 5 und 10, zwei Dinge, Friede und Fortgang des Lebens. Ja? Kapitel 53, Vers 5, wir kennen dieses Wort, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Warum? Auf dass wir Salem, Shalom, Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und in Vers 10 heißt es, der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben und des Herrn vornehmen, wird durch seine Hand fortgehen. Also, das heißt also, die Fremdlinge, die Hebräer, wenn sie bei Gott bleiben wollten, müssen sie sich an den halten, durch den das Leben, was aus Gott kommt, weitergeht. Den, der Frieden gebracht hat. Denn, und das gilt ja bis zum heutigen Tag, alles, was zu Gottes Ehre in dieser Welt geschieht, kann nur durch ihn geschehen. Nicht durch Menschen. Und seien die Menschen noch so fromm und machen sich noch für Pläne, was sie alles für Gott tun wollen. Es kann nur durch ihn geschehen. Durch ihn geht das Leben weiter. durch niemand anderes. Und da, wo er wirkt, darum Fremdling, Ausländer, Absonderung bleiben. Jesus starb und überwand den Tod, auch ein Zeichen, und zwar zu Jerusalem. Er wurde dadurch König der Gerechtigkeit und des Friedens. Gerechtigkeit und Frieden zusammen. Für die Zeit und natürlich bis in die Ewigkeit. Jerusalem in dem Doppelsinn, also Doppelfrieden auf Erden und im Himmel genannt. Das finden wir dann auch in dem Brief des Apostel Paulus, Kolosser 1, Vers 20, wo er sagt, alles ist durch ihn versöhnt, zu ihm selbst, es sei auf Erden oder im Himmel, damit, dass er Frieden macht durch das Blut an seinem Kreuz. Hier haben wir also wieder diese Doppelfriedensseite im Himmel und auf Erden. Diese Versöhnungs- und Friedenssymbole, also Brot und Wein, waren ja hindeutend auf diesen neutestamentlichen Melchisedek, den Sohn Gottes, der seinen Leib brechen ließ, Brot, und zur Tilgung der Schuld sein Blut, Wein, vergossen hat. Darum sagte der Herr Jesus bei seinem letzten Passamahl mit seinen Jüngern, als er das Brot nahm und es brach, sagte er, das ist mein Leib. Das gebe ich euch jetzt. So wie der Melchisedek dem Abraham. Mein Leib, der für euch gebrochen wird. Danach nahm er auch den Kelch mit Wein und sprach, das ist mein Blut, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und ein fünftes Zeichen, was Jesus auch tat, als er auf Erden war, dass er dieser Melchisedek ist, dass er auch keine Eltern hatte. Jetzt sagen wir, na gut, er ist ja nach Maria geboren. Ja, es war aber nicht seine Mutter, wie das so fälschlicherweise immer gesagt wird. Er, der Sohn Gottes, hatte keine irdischen Eltern. Der Sohn Gottes, er wurde gezeugt vom Vater durch den Heiligen Geist. Und Johannes hat das auf den Punkt gebracht, Johannes der Täufer. Er sagt in Johannes 1, Vers 15, ich habe euch von dem geredet, der schon vor mir war und nach mir kommt. Er war schon immer da. Und denken wir an Micha 5, Vers 1, wo von diesem Sohn Gottes Folgendes gesagt wird, ohne Vater, ohne Mutter, ja, vom Himmel her gekommen. Da steht ja, wir kennen auch diesen Vers, du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also wie kann da nun jetzt in das Geschlechtsregister nun eine irdische Mutter oder ein irdischer Vater eingeordnet werden? Von Ewigkeit her war er da, da waren die anderen noch gar nicht da. Und das soll überzeugen, das sollte sagen, schaut, hier ist dieser gekommene Melchisedek. Hier ist die Vereinigung der Gottesherrschaft mit dem Priestertum der Versöhnung. Er ist Jesus, der himmlische Melchisedek, weil er sich wie der historische Melchisedek das Priester- und Königtum in sich selbst annahm und vereinigte. In Sacharja 6, Vers 12 und 13 steht dazu auch Folgendes. Man muss das Alte und Neue Testament da zusammenlesen. So spricht der Herr Zebaoth, siehe, es ist ein Mann, der heißt Zemach, das heißt Gewächs, das deutet auf diesen Messias hin, denn unter ihm wird es wachsen und er wird bauen des Herrn Tempel. Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und wird den Schmuck tragen und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron, wird auch Priester sein auf seinem Thron und es wird Friede zwischen den beiden König und Priester sein in einer Person. In diesem Zustand wird das Reich Gottes auch in Sichtbarkeit geführt werden. Jesus zog ja, als er auf Erden war, als der kommende König in Jerusalem am Palmsonntag ein. Er zog als der König ein, denn nicht umsonst durch den Heiligen Geist riefen die Leute: Gelobt sei der da kommt, ein König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel, sagten sie weiter, und Ehre in der Höhe. Also ein König des Himmels, der über alle herrscht. Über alle herrscht. Allerdings, das wussten die, die prophetisch das ausgerufen haben, noch nicht. Zuvor mussten die Herzen durch das Versöhnungsopfer gereinigt werden, bevor der König kommen konnte und kommen kann. Ich lese Lukas 17, Vers 22. Jesus sprach zu den Jüngern, also zu den Jüngern, zu denen, die er berufen hat und die ihm nachfolgten: Es wird die Zeit kommen, dass ihr werdet begehren zu sehen einen Tag des Menschensohnes und werdet ihn nicht sehen. Das wird also nicht zu denen gesagt, die nichts mit Jesus zu tun haben wollten, sondern mit denen, die Apostel sein sollten. Warum sagt Jesus das? Ihr werdet begehren, einen Tag den Menschensohn zu sehen, weil durch die Fremdlingschaft, die Absonderung, der Druck so groß wird, dass man sagt: Oh Herr, komme bald. Ich komme nicht weiter, ich komme nicht durch. Und sie werden zu euch sagen: Siehe hier, siehe da, geht nicht hin in eurer Verzweiflung. Sucht nicht irgendwo anders etwas, haltet euch fest an dem Herrn. Also das gibt es bis zum heutigen Tag oder vielleicht heute sogar manchmal mehr als sonst, dass Menschen aus ihrer religiösen oder geistlichen Not heraus Nothelfer bei anderen Menschen oder Gemeinden suchen. Weil sie denken, da werden sie jetzt mehr auferbaut, statt sich an Jesus selber zu halten. Geht nicht hin, denn wie der Blitz oben vom Himmel blitzt und leuchtet über alles, was unter dem Himmel ist, so wird es Menschensohn an seinem Tag sein. Lasst euch nicht verführen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Und dann sagt Jesus: Zuvor aber, bevor das geschieht, dass er kommt als König, muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Zuvor musste er also der Priester sein, der Priester, der Versöhnung und Frieden aufrichtet. Wir könnten das auch ganz persönlich auf uns münzen: Bevor dich Jesus leiten kann als König, muss er erstmal dein Priester sein dürfen. Wenn er nicht dein Priester sein darf, wenn er nicht Frieden in dein Herz bringen kann, kann er dich auch nicht leiten. Er kann nur dort herrschen und leiten, wo Gerechtigkeit und Frieden aufgebrochen ist im Leben eines Menschen, wo diese Gerechtigkeit angenommen worden ist und der Friede im Herzen pulsiert. Da kriegt man geöffnete Ohren für die Stimme des Königs. Dann wird er auch leiten. Die Wiederkunft Jesu bringt also die Theokratie, die wirkliche Gottesherrschaft. Wir sehen ja die Bemühungen, die es auch in unserer Welt gibt, auch im Islam, wo man ja eine Theokratie in den Ländern aufrichten will und glaubt, dass das heute funktioniert. Aber wir sehen, das ist mehr Chaos als Ordnung, mehr Unfriede als Friede, mehr Ungerechtigkeit als Gerechtigkeit. Aber wenn dieser Melchisedek wiederkommt, dann wird er die Theokratie, die Gottesherrschaft aufrichten. richten, Priester sein und König, Versöhner und Herrscher. Und diese Offenbarung der Versöhnung und Herrschaft ist dann himmlisch und irdisch zugleich, vom Himmel auf der Erde. Der Zusammenschluss von Priester, Gerechtigkeit und König, sprich Frieden, bedeutet Leben aus der Ewigkeit in der Ewigkeit. Darum sagte Jesus auch dieses Wort, und in dem Kontext verstehen wir das vielleicht jetzt besser, in Johannes 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Leben aus der Ewigkeit für die Ewigkeit. Nach der Begegnung Abrahams mit Melchisedek, dem Historischen, nahm er gleichsam prophetisch nichts mehr von der Beute aus der Hand des Königs von Sodom. Er hat ja gerade mit dem gesprochen. Plötzlich tauchte der Melchisedek auf mit Brot und Wein, sprach ihm Sieg über die Feinde zu und Verbindlichkeit mit dem himmlischen Vater. Das wirkte in Abraham so stark, dass er jedes Geschenk des heidnischen Königs ablehnte. Es heißt dann hier, da sprach plötzlich der König von Sodom zu Abraham: Gib mir die Leute, die Güter behalte dir. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hände auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, dass du nicht sagest, du hast Abraham reich gemacht. Das sagte er nach dieser Begegnung mit dem Melchisedek. Und das ist auch die geistliche Bedeutung, die die Hebräer erkennen sollten, die Fremdlinge, dass sie jetzt in der Gewissheit leben. Ich habe in Gottes Sohn Frieden und Gerechtigkeit, sprich, ich habe alles. Ich brauche gar nichts anderes mehr. Frieden und Gerechtigkeit, darum will ich mich zu ihm halten und meine Hände zu ihm aufheben und nicht in der Verschmelzung mit dem Geist dieser Welt leben. So sollen wir auch im Blick auf den Messias Jesus nach der Ordnung Melchisedeks unsere Hoffnung des Lebens in Zeit und Ewigkeit allein auf die Gnade setzen und stützen. Paulus schrieb es so, er sagte das von sich dann so, ja, wir könnten fast sagen radikal. Aber ich freue mich über die Radikalität, weil es ja ein gutes Zeugnis, ein Ansporn ist, dasselbe zu tun. Er sagt in 1. Korinther 2, Vers 2, nicht, dass ich etwas wüsste. Es war ein kluger Mann unter euch. Es war ein studierter Mann. Nicht, dass ich etwas wüsste, als allein Jesus Christus. Und wir können sagen, als allein diesen Melchisedek. Ich will von gar nichts anderem mehr wissen. Denn er ist meine Versöhnung. Und er ist der König der Gerechtigkeit. In ihm habe ich alles. Und Petrus schrieb im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 13, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Die euch angeboten wird, könnten wir sagen, in diesem neutestamentlichen Melchisedek. Setzt eure Hoffnung ganz allein auf ihn. Die Hebräer sollten also erkennen, dass der Melchisedek, der dem Glaubensvater Israels, dem Glaubensvater auch der Gemeinde, so wird er genannt, Abraham begegnet ist, in Jesus Christus für alle Nationen segnend gekommen ist und in sich das Heil für alle vollendet hat. Mit anderen Worten, wir haben nichts mehr, was wir hinzutun können. Er ist des Gesetzes Ende, so steht es auch im Römerbrief, und alle sollen ihm leben. 2. Korinther 5, Vers 15. Alle sollen ihm leben. Jesus Christus, der Melchisedek, der König des Friedens und der Gerechtigkeit, er vereint alles in sich, was wir brauchen, was jeder braucht, um in der Vollendung zum Reiche Gottes hin stehen und leben zu können. Soweit zu den ersten drei Versen des 7. Kapitels. Es geht ja da noch ein bisschen weiter mit dieser Betrachtung, aber es geht immer nur um das eine. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denn das war das Problem auch bei den Hebräern. Das sind ja kluge Leute. Aber das Denken hilft nicht, sondern das Vertrauen und der Glaube, dass Gott sein Werk ganz souverän, allein, für mich, für jeden von uns vollführt hat und ich darf mich diesem unterstellen.